those torches on. Wenn man seine Fackel anzündet. And God just comes in with situation like. Und Gott kommt mit einer Situation. He just wants to take that right out. Er möchte das ausradieren. He never said that. Das hat er nie gesagt. Now the trial of our faith is more precious than gold. Die Bewährung unseres Glaubens ist viel kostbarer als Gold. Now if you turn with me to Psalm. Gehen wir zu Psalm. Where is that now? 30. Yeah, I think it's no. Psalm 42. 42. Psalm 42. You see the psalmist is in a situation here. Da seht ihr, dass der Psalmist in einer Situation sich befindet. We'll start with verse 1. Vers 1. As the deer pants for the water brooks. 2 im Deutschen. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. So my soul pants for you, O God. So lechzt meine Seele nach dir, O Gott. He's in a desert. Er ist in einer Wüste. Right? He's in a wilderness. In einer Wüste. He's panting for the living God. Er dürstet nach dem lebendigen Gott. His faith is being tried. Sein Glaube wird geprüft. Verse 2. Vers 2. My 3. Soul thirsts for God. 3. Meine Seele dürstet nach Gott. For the living God. Nach dem lebendigen Gott. When shall I come and appear before God? Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? My tears have been my food day and night. Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht. While they say to me all day long. Da man den ganzen Tag zu mir sagt. Where is your God? Wo ist dein Gott? These things I remember and I pour out my soul within me. Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele. I used to go along with the throng and lead them in procession to the house of God. Wie ich einherzog in der Schar, sie führte zum Hause Gottes. With the voice of joy and thanksgiving. Mit Klang des Jubels und Dankes. A multitude keeping festival. Ein feierlicher Aufzug. Spurgeon believes that this is David. Spurgeon glaubt, dass es David ist. He says it's so Davidic, it has to be David. Er sagt, es ist so davidianisch, es muss David sein. And it's either during the Absalom conspiracy or when Saul is chasing him in the wilderness. Und es ist entweder während der Verschwörung Absaloms oder während Saul ihn hinterherjagt. Yeah, in the wilderness. In der Wüste. I think it has to be with Saul because he had a lot more time. Ich glaube, es muss mit Saul gewesen sein, weil er viel mehr Zeit hatte. The Absalom thing was like quick. I don't think he could write a psalm like this that quick. Die Absalom-Sache ging sehr schnell. Ich glaube nicht, dass er da Zeit gehabt hätte, so einen Psalm zu schreiben. Okay. Look what he says in verse 5. Schaut, was er sagt in Vers 6. Why are you in despair, O my soul? Was bist du so aufgelöst, meine Seele? This is kind of humorous because he becomes two people. Das ist lustig, weil er zwei Personen wird. Like he's sitting there in despair. Er sitzt dort in Verzweiflung. In despair. What's despair? Verzweiflung. Isn't that doubt? No, in despair. Okay. In despair. He's sitting there in despair. Er sitzt dort verzweifelt. And then like this imaginary other person steps out. Und dann diese in der Vorstellung kommt eine andere Person aus ihm heraus. And he starts talking to himself, und er spricht zu sich selbst. Why are you in despair, oh my soul? Warum bist du so verzweifelt, meine Seele? Why not? Warum nicht? Why should I not be in despair? Warum sollte ich nicht verzweifelt sein? What's the problem? Was ist das Problem? Well, I'm in the wilderness, running away from Saul. That's the problem. Na, ich bin in der Wüste und laufe dem Saul davon. Das ist das Problem. I mean, I want to be back in the temple worshiping God. Ich würde gern im Tempel sein und Gott wieder anbeten. Going to church on Sunday. Zur Gemeinde gehen am Sonntag. And the worship team again. Noch wieder im Worship Team. And here I am in this wilderness. Und jetzt bin ich hier in dieser Wüste. Yeah, I see what you mean. Ja, ich verstehe, was du meinst. But hope in God. Look, aber why are you in despair, oh my soul? Schau, harre auf Gott. No, verse 5. Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? It's like a comedy. Okay, this is good. Verse 5 in English, verse 6 in German. Verse 5. Verse 12. Okay, verse 5 again. Vers 6. Why are you in despair, O my soul? Warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Why have you become disturbed within me? Und stöhnst in mir? Hope in God. Harre auf Gott. For I shall again praise him. Denn ich werde ihn noch preisen. For the help of his presence. Für das Heil seines Angesichts. Oh my God, my soul is in despair within me. Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Therefore I remember you from the land of Jordan. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan. And the peaks of Hermon. Und des Hermon. And Mount Mizar. Vom Berg Mizar. Skip down to verse 9. Gehen wir zu Vers 10. I will say to God, my rock. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels. Why have you forgotten me? Warum hast du mich vergessen? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? As a shattering of my bones, my adversaries revile me. Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger. While they say to me all day long. Indem sie den ganzen Tag zu mir sagen. Where is your God? Wo ist dein Gott? And then you have this person again. Und da ist dann wieder die andere Person. Why are you in despair, oh my soul? Warum bist du so aufgelöst, meine Seele? And why have you become disturbed within me? Und was stöhnst du in mir? Hope in God. Harre auf Gott. For I shall yet praise him. Denn ich werde ihn noch preisen. The help of my countenance and my God. Das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Now the psalm goes right into the next psalm. Der Psalm geht gleich weiter in den nächsten. Verse 3 of Psalm 43. Vers 4. Oh, send out your light and your truth. Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Let them lead me. Sie sollen mich leiten. Right? Your light and your truth. Dein Licht und deine Wahrheit. Let them lead me and bring me to your holy hill. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg. And to your dwelling place. Und zu deinen Wohnungen. Then I will go to the altar of God. So werde ich kommen zum Altar Gottes. To God my exceeding joy. Zum Gott meiner Jubelfreude. And upon the guitar or the lyre I will praise you, O God, my God. Und werde dich preisen auf der Gitarre oder Zither, Gott, mein Gott. So why are you in despair, oh my soul? Was bist du so aufgelöst, meine Seele? And why are you disturbed within me? Und was stöhnst du in mir? Hope in God. Harre auf Gott. For I shall again praise him. Denn ich werde ihn noch preisen. The help of my countenance. Das Heil meines Angesichts. And my God. Und meinen Gott. This is what the trial of our faith is all about. Darum geht's in der Bewährung unseres Glaubens. God has not abandoned us. Gott hat uns nicht verlassen. There's hope. Es gibt Hoffnung. It's a living hope. Es ist eine lebendige Hoffnung. We will pass through this trial. Wir werden es schaffen durch diesen Test. Think of all the saints that were being persecuted under Nero. Denkt an all die Heiligen, die unter Nero verfolgt wurden. Think of all the stress. Denkt an alle Bedrängnis. All the fear. Alle Furcht. All the conversations. Alle Unterhaltungen, all the prayer meetings, alle Gebetstreffen, and all the glory, praise and honor, und alle Herrlichkeit, Preis und Ehre, that is still going to be received, die immer noch empfangen werden, at the Bema seat, beim Richterstuhl Christi. These believers of the first century, diese ersten Gläubigen im ersten Jahrhundert, have not yet stood before the Lord, sind noch nicht vor dem Herrn gewesen. They have not been on earth for some 2000 years almost. Sie waren nicht auf der Erde 2000 Jahre lang. They're in the presence of God. Sie sind in der Gegenwart Gottes. They have not yet received their reward. Sie haben ihre Belohnung noch nicht bekommen. They're in the presence of the Lord. Sie sind in der Gegenwart des Herrn. In their soul bodies. In ihrem Seelenleib. They have not yet received their resurrected body. Aber haben ihren Auferstehungsleib noch nicht empfangen. They will not receive it until we receive ours first. Und werden ihn auch nicht empfangen, bis wir zuerst unseren empfangen. Actually, theirs first, but with us. Eigentlich kriegen die ihren zuerst, aber mit uns. They will not receive it until we all receive it together. Sie werden ihn nicht bekommen, bis wir ihn alle zusammen bekommen. They will receive it just before we do. Und kurz bevor wir ihn empfangen, kriegen sie ihn. That's what it says. Those who die will come first. Die gestorben sind, heißt es, werden zuerst dran kommen. Then we will be before the Lord in our immortal bodies. Dann werden wir vor dem Herrn sein in unseren unsterblichen Leibern. Then we will stand before the Lord. Und dann werden wir vor dem Herrn stehen. And the Lord will go back. in time. Und der Herr wird in der Zeit zurückgehen. And these people who had their faith tested. Und diese Leute, deren Glaube getestet wurde. Way back then. Damals. Will receive praise. Werden Preis. Glory. Herrlichkeit. And honor. Und Ehre empfangen. Before the Lord. Vor dem Herrn. And those people are long gone. Und die sind schon lang gestorben. And soon we will be long gone. Und bald werden wir längst gestorben sein. The next sein. Generation will follow. Die nächste Generation kommt. And we will be in the Lord's presence unless he returns first. Und wir werden in der Gegenwart des Herrn sein, außer er kommt. And bald. Now many of us are in different kinds of situations. Und jetzt befinden sich viele von uns in verschiedenen Situationen. We're all being tested somehow. Wir alle werden irgendwie geprüft. And it's necessary. Und das ist notwendig. All of us in different ways. Wir alle auf verschiedene Weise. Some of us in the same way. Manche auf dieselbe Weise. It's the trial of our faith. Es ist die Bewährung unseres Glaubens. It's more precious than gold. Sie ist kostbarer als Gold. And the whole purpose. Und die Absicht dahinter. God is asking. Was Gott Do möchte? You know what I've said? Gott fragt, weißt du, was ich gesagt habe? Do you know exactly what I've said? Weißt du, was genau ich gesagt habe? Have you added to what I've said? Hast du dem, was ich gesagt habe, hinzugefügt? Be clear about what I've said. Sei klar mit dem, was ich gesagt habe. I will never, no, never, no, never leave you nor forsake you. Ich werde dich niemals, niemals, niemals versäumen und verlassen. Three times in the Greek, Hebrews 13:5. Dreimal im Griechischen, Hebräer 13:5. I will never, no, never, no, never leave you nor forsake you. Niemals, nein, niemals, nein, niemals werde ich dich versäumen oder verlassen. That's a promise. Das ist eine Verheißung. That's a promise. Eine Verheißung. Will it ever seem like he did? Wird es man oft so erscheinen, als hätte er uns verlassen? It seemed like that to the psalmist. Dem Psalmisten ist es so vorgekommen. Why have you forsaken me? Warum hast du mich verlassen? Why art thou cast down, O my soul? Warum bist du niedergeschmettert, meine Seele? Hope in God. Harre auf den Herrn. And just to close, Hebrews chapter 6. Und zum Abschluss Hebräer 6. Connects the promises of God to the hope that anchors our soul. Verbindet die Verheißung Gottes mit der Hoffnung, die in unserer Seele Anker geschlagen hat. One promise is so powerful. Eine Verheißung ist so mächtig. Be anxious for nothing. Macht euch keine Sorgen wegen irgendetwas. Nothing. Wegen nichts. But through everything. Doch in allem. But in everything. Through prayer and thanksgiving, durch Gebet und Danksagung, let your requests be made known unto God. Lasst eure Bitten vor Gott kommen. And here it is. Jetzt kommt's. The promise. Die Verheißung. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, will guard your heart and your mind in Christ. Wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. A promise. Eine Verheißung. A promise. Eine Verheißung. And a promise, here it is, verse 19 of Hebrews 6. Eine Verheißung, Hebräer 6, 19. This hope we have as an anchor of the soul. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. That hope, diese Hoffnung, is that God has double promised his promise. Ist, dass Gott seine Verheißung doppelt versprochen hat. He has sworn, watch what God has done. Schaut euch an, was Gott getan hat. Er hat geschworen. In verse 17 and we'll close. In Vers 17, damit schließen wir ab. In the same way, genauso, God desiring to even more, God desiring even more to show to the heirs of promise the unchangeableness of his purpose imposed with an oath. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann. And we'll close with this. Damit schließen wir ab. We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. Damit wir einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means God says this. Es bedeutet, Gott sagt Folgendes. I will never leave you, ich werde dich nie verlassen, nor forsake you. Noch versäumen. And if that's not enough, und wenn das nicht genug ist, I swear, ich schwöre, that I will never do that. Dass ich es nie tun werde. I swear that my promises are good. Ich schwöre, dass meine Verheißungen gut sind. God, you don't have to do that. Gott, das musst du doch nicht. You're God. Du bist Gott. Your promises are always good. Deine Verheißungen sind immer gut. Yeah, I know. Ja, ich weiß. But you're human. Aber du bist Mensch. And somehow you have trouble with promises. Und irgendwie hast du Schwierigkeiten mit Versprechen. Just to give you real assurance. Nur um dir wirkliche Sicherheit zu geben, I'm gonna promise you, werde ich dir versprechen, that my promises are good. Dass meine Verheißungen gut sind. I'm gonna promise you, ich verspreche dir, that all of my promises, dass all meine Verheißungen are good. Gut sind. So you got a double promise. Jetzt hast du eine doppelte Verheißung. So that you can be really sure, damit du wirklich sicher sein kannst, and secure, sicher, in what is set before you. In dem, was vor dir liegt. So why are you in despair, oh my soul? Also warum bist du verzweifelt, meine Seele? Some of us just need to talk to ourselves. Manche von uns müssen mit sich selbst zu sprechen. I'm having a hard day. Ich habe einen schlechten Tag. Why are you in despair, oh my soul? Warum bist du verzweifelt, meine Seele? Well, look at the job I have to work. Na, schau dir meine Arbeit an. Hey, hope in God. Hey, harre auf Gott. We will yet praise him. He's the hope of our countenance. Wir werden ihn noch preisen. Er ist die Hoffnung unseres Angesichts. You think so? Glaubst du das? I'm sure so. Ich glaube das ganz sicher. Ich bin really? Sicher. Wirklich? I'm sure. Ich bin ganz sicher. We talk to ourselves. Wir sprechen mit uns selbst. We build ourselves up. Und bauen uns auf. Ermutigen There uns. Is hope. Es gibt Hoffnung. And it's a real hope. Und es ist eine reale Hoffnung. Because it's fixed right in his promises. Weil es an seinen Verheißungen festgemacht ist. And the trial of our faith, und die Bewährung unseres Glaubens, is more precious, ist kostbarer, because it will reveal the promises of God for what they really are. Weil sie beweisen, was die Verheißungen Gottes wirklich sind. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, tonight we thank you. Vater, wir danken dir heute Abend. You will never leave us nor forsake us. Dass du uns nie versäumen und verlassen wirst. Your peace, dein Friede, passes all understanding, übersteigt alles Verstehen. And it guards our hearts and our minds. Und er bewahrt unsere Herzen und Sinne. Our hope is in you. Unsere Hoffnung ist in dir. In your promises. In deinen Verheißungen. And we love you and thank you tonight. Wir lieben dich und danken dir heute thank Abend. Thank you for the trial of our faith. Danke für die Bewährung unseres Glaubens. Which is more precious than gold. Die kostbarer als Gold ist. And soon we will be part of the ages. Und bald werden wir Teil der Zeitalter sein. Waiting to stand before you. Und vor dir stehen. To receive praise, glory and honor. Um Preis, Herrlichkeit und Ehre zu empfangen. Because your word was tested in our lives. Weil dein Wort in unseren Leben getestet wurde. Thank you for the opportunity. Danke für die Gelegenheit. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.